Ich traue ganz meinem Herrn all mein Leben lang. Ich traue ganz meinem Herrn, dies ist mein Gesang. Ob auch Stürme gegen mich sind, Gott bestimmt auch sie. Ich traue ganz meinem Herrn, er verlässt mich nie. Solch ein treuer Freund, ja, ein treuer Freund, hat in Ewigkeit sich mit mir vereint. Ob auch Stürme gegen mich sind, Gott bestimmt auch sie. Ich diene ganz meinem Herrn, er gibt mir die Kraft. Ich diene ganz meinem Herrn, der es durch mich schafft. Wenn auch Schwachheit mich überfällt, Jesus ist mir nah. Ich diene ganz meinem Herrn, er ist immer da. Welch ein großer Gott, ja ein großer Gott, wer auf ihn vertraut, hat auf Fels gebaut. Ob auch Stürme gegen mich sind, Gott bestimmt auch sie.